Schreit ihr, Leute, verzeiht ihr, seid ihr viel besser denn als sie? Denkt nie so schlecht von ihr, fasst euch an eure Nasen hier. Mary Lou trug oft ganz verrückte Hüte. Mary Lou, manche rief, du meine Güte, was sie auch tat, es hat den Stil und keinen schlechten Stil. Oh, Mary Lou trank wohl manchmal ein Mary Lou, seit das Fräulein sind, das ist sie, was sie auch tat, es hat den Stil und keinen schlechten Stil. Oh, und keinen schlechten Stil. Oh, hey, und keinen schlechten Stil. Leute, was schreit ihr? Leute, verzeiht ihr? Seid ihr viel besser denn als sie? Denkt nie so schlecht von ihr.